Nachmittag in der Sommersonne. Wir lagen am See, bis dann der Abend kam. Sonnenglänzend hart um mein Finger legt's. Schatz, das ist die Kraft des Gebets. Sommernächte, Sommer in der Luft. Ich stell die Tische und die Stühle auf. Ist höchste Zeit, weil du gleich vor mir stehst. Schatz, das ist die Kraft des Gebets. Ist das gleiche Spiel ohne jede Norm an einem leeren Tisch auf einem Schiff voll Torn. Werde spielen ein paar und halte Herz. Schatz, ist nur die Kraft des Gebets. Das gleiche Spiel ohne jede Norm an einem leeren Tisch auf einem Schiff voll Korn. Werde spielen ein paar und halte Herz. Mach alles mit, was mich nicht stört. Sie sagen, dass Liebe kann gehen und kommen. Doch Liebling, was wissen die denn schon? Greif nach dem Himmel, glaube mir, dort geht's. Kraft des Gebets, Schatz, ist nur die Kraft des Gebets, Liebling, nur durch die Kraft des Gebets. Letzte Runde, der Pförtner schließt die Tür, der magische Moment treibt über den Boden hier, wie Benny Kings Stimme hier nun bebt. Schatz, das ist die Kraft des Gebets.